Wo genau ist eigentlich mein Problem? Wenn ich mir mein Leben so rückblickend anschaue, und ja, ich bin gerade in so einer Phase, in der man das tut, weil die Stimmung einfach im Keller ist, dann fällt mir auf, meine Neurodivergenz ist mir das allererste Mal aufgefallen, als ich mit dem Kindergarten und der Schule in Berührung kam. Als ich das erste Mal in systemische Strukturen geworfen wurde. Vorher? Kein Problem. Ich war einfach ich. Aber dann kam das Bildungssystem. Und mit ihm kamen die Ansagen. Verhalte dich gefälligst wie alle anderen. Zappel nicht so rum. Sitz still. Konzentrier dich. Gehorche. Mach mit. Das konnte ich noch nie gut. Nicht, weil ich das System zerstören wollte oder besonders rebellisch war, sondern weil in mir innerlich etwas hochkochte, wenn mir jemand so etwas gesagt hat. Weil es sich einfach falsch angefühlt hat. Fremdbestimmung, sinnlose Regeln, Gehorsam ohne Erklärung. Und das wurde mir als Störung ausgelegt. Also war ich ein Störfaktor. Also war ich ein Problem. Ich habe nicht verstanden, warum alle anderen brav in einer Reihe saßen und das gemacht haben, was ihnen jemand anders gesagt hat. Ich habe gefragt, warum muss ich das machen? Warum muss ich das so machen? Und die Antwort war meistens, weil ich es sage. Oder weil das hier so läuft. Okay, super hilfreich. Vom Kindergarten ins Büro, das Muster bleibt. Selbst damals in der religiösen Gemeinschaft war ich das Problem, sobald ich verstehen wollte, warum gewisse Dinge sind, wie sie sind. Nicht, weil ich den Glauben in Frage stellte, sondern weil ich die Menschen und ihre Strukturen nicht verstanden habe. Also war ich der Rebell, das Problem, wieder. Dann kam die Arbeitswelt, das nächste System. Und schon wieder war meine Art zu sein ein Problem. Warum kannst du nicht einfach Befehle ausführen? Warum kannst du nicht einfach machen, was dein Chef dir sagt? Warum kannst du nicht einfach so sein wie alle Kollegen? Warum fragst du so viel? Warum kannst du nicht einfach mit uns so sein, wie wir sind? Oder, auf den Punkt gebracht, warum bist du nicht wie alle anderen? Und dann kommt dieses tiefe, tiefe Ablehnungsgefühl, das sich in dir drin manifestiert. Das fing ja schon im Kindergarten an. Das heißt, sobald ich an systemische Strukturen geraten bin, gab es Probleme. Immer. Überall. Aber hier ist die Sache. Ich habe nie jemandem geschadet. Wirklich nicht. Und trotzdem war ich immer ein Problem. Und so zieht es sich durch mein ganzes Leben. Auch im Kontakt mit anderen Menschen war es nicht immer einfach. Erst Begeisterung, irgendwann dann Ablehnung. Und ich habe es nie verstanden, weil ich wirklich niemals jemandem absichtlich geschadet habe. Ich war meistens fair und respektvoll. Ich war immer sehr empathisch, auch wenn mir das lange niemand geglaubt hat, weil ich nicht so empathisch wirkte, wie andere es erwarteten. Und ich habe nie verstanden, warum die Welt um mich herum nicht so ist, wie ich bin. Ich habe nicht gesagt, alle müssen so sein wie ich, aber ich habe es nicht verstanden. Es hat mich traurig gemacht. Tut es immer noch. Und dann haben sie mir gesagt, ich bin das Problem. Obwohl ich gesehen habe, dass sie lieblos und unempathisch miteinander umgehen. Dass sie sich die ganze Zeit anlügen. Dass sie sich wehtun. Dass sie sich gegenteilig verhalten, wie sie sagen, man sollte sich verhalten. Und ich bin das Problem? Warum werde ich als krank, neurodivergent, gestört oder verhaltensauffällig bezeichnet, obwohl um mich herum viele sich offensichtlich kollektiv geisteskrank verhalten? Zumindest nach meiner persönlichen Wertung. Und ja, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach Hybris. Aber nein, das ist mein ehrliches Empfinden. Das ist, was ich sehe, was ich mein Leben lang gesehen habe. Diesen Spagat habe ich mein Leben lang gemacht. Mich anpassen an eine Welt, die sich selbst widerspricht. Die von mir verlangt, normal zu sein, während sie selbst alles andere als gesund funktioniert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar keine Lust mehr dazu. weil ich immer noch nicht verstehe, was ich falsch mache. Ich schade niemandem mit meiner Art. Niemandem. Nur mir selbst. Weil ich mein Leben nicht auf die Reihe kriege. Geldprobleme, Ordnungsprobleme, Schlafprobleme, der ganze Kram. Aber da schadet mein Gehirn mir, aber keinem anderen. Also wo verdammt nochmal ist das Problem mit mir? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Wirklich, ich frage das nicht rhetorisch. Ich würde es gerne verstehen. Weil ich mittlerweile an einem Punkt bin, an dem ich nicht mehr weiß, ob ich mich weiter verbiegen soll oder ob ich einfach akzeptieren muss, dass ich in dieser Welt ein Fremdkörper bin. Und ehrlich gesagt, das wäre wirklich eine riesige Erleichterung für mich. Zu wissen, was genau das Problem ist. Oder zu hören, dass es vielleicht gar keins gibt. Aber diese ewige Unklarheit, diese ständige unterschwellige Botschaft, dass mit